17, 20 and 21. And when he was demanded of the Pharisees when the kingdom of God should come, he answered them and said, "The kingdom of God cometh not with observation. Neither shall they say, Lo here, or Lo there. For behold, the kingdom of God is within you." Als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Reich Gottes komme, antwortete er ihnen und sprach: Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Man wird nicht sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Praise the Lord. Halleluja. The kingdom of God is not outside, but inside. Das Königreich Gottes ist nicht außen, sondern innen. That's what Christ said here. He said in verse 21, neither shall they say, Lo here, or Lo there, for behold, the kingdom of God is within you. So wie es in Vers 21 geschrieben steht. Praise the Lord. Halleluja. The kingdom of God is not outside, but inside. Das Königreich Gottes ist nicht außen, sondern innen. Christ is not outside, but inside of you. Genauso ist Jesus auch nicht außen von dir, sondern innen. He is in your spirit. Er ist in deinem Geist. Amen. Amen. Praise the Lord. In 1 Corinthians 6. Let's go to 1 Corinthians 6. 1. Korinther 6. Vers 17. It says, but he that is joined unto the Lord is one spirit. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Somebody get in it. Amen. He that is joined unto the Lord is one spirit. Your spirit and the Lord's spirit is one spirit. Der Geist des Herrn und dein Geist ist eins. If you are joined unto the Lord, you have one spirit. Wenn du dem Herrn anhängst, hast du einen Geist mit ihm. You don't have two spirits. Dann hast du nicht mehr zwei Geister. It's not Jesus and my spirit. It's both are one. Denn dein Geist und der Geist des Herrn sind jetzt eins. Like Jesus said, my Father and I, we are one. Genauso wie Jesus gesagt hat, ich und der Vater sind eins. You and Jesus, you are one. Du und Jesus sind eins. Somebody get in it. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Before we continue with this message of faith. Bevor wir mit der Predigt des Glaubens weitermachen. Let me quickly explain the kingdom of God. Religion. Lasst mich kurz den Unterschied zwischen dem Königreich Gottes und Religion erklären. Amen. Amen. You know, all religions are men's session for the kingdom of God. Die Religionen dieser Welt sind einfach Menschen gemacht, wo Menschen versuchen, das Königreich Gottes zu finden. They are session. Sie suchen danach. For the kingdom. Nach dem Königreich. They know that there is a kingdom. Denn sie wissen, dass es ein Königreich They gibt. They know that there is God. Sie wissen, dass es Gott gibt. That they are not the God. Und dass sie nicht selber der Gott But sind. He is somewhere. Aber es ist. He is in a place. Sie suchen ihn. Amen. Some believe he's in the sky. Manche glauben, dass er im Himmel ist. Amen. You know, they go through different ways to want to have relationship with him. Oder sie suchen nach verschiedenen Wegen, um ihn zu finden. Praise the Lord. Everybody is looking for the kingdom. Und jeder sucht nach dem Königreich. Amen. Amen. You know, a man knows that there is God and they are not this God. Der Mensch weiß, dass es einen Gott gibt und dass sie nicht der Gott sind. And there is a space, or let me call it a room in us that only God can occupy. Und es gibt einen. You know that. Eine sozusagen Leere in uns, die nur Gott erfüllen kann. Amen. The Lord left a place. He made a place where only Him can occupy in our heart. Denn Gott hat bewusst diese Leere, dieses Stückchen Leere in uns gelassen, damit nur er das ausfüllen kann. Praise the Lord. Halleluja. He knows that man will be looking for Him. Und so, dass der Mensch nach ihm sucht. And you know, Satan also knows that. Aber auch der Teufel weiß das. Amen. He knows that, you know, God never creates something, never do, you know, and never make himself known to that very thing. Er weiß, dass Gott niemals etwas erschaffen würde, um es dann nicht auch zu erklären, um sich ihm zu offenbaren. That very place can only be occupied by Christ alone. Und wir wissen, dass diese Lehre nur durch Christus alleine erfüllt werden kann. In Romans 8, 19 to 23. In Römer 8, 19 bis 20. You know, here talked a little bit about it. Let's go there. Romans 8. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Romans 8, verse 19. It says, for the earnest expectation of the creature waited for the manifestation of the sons of God. Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Praise the Lord. Hallelujah. For the creature was made subject to vanity, not willingly, but by reason of him who has subjected the same in hope. Because the creature itself also shall be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. For we know that the whole creation groaning and travailing in pain together until now. And not only they, but ourselves also, which have the first fruit of the Spirit, even we ourselves grow within ourselves, waiting for the adoption, to wit, the redemption of our body. Praise the Lord. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir erwarten seufzen die Sohnestellung, die Erlösung unseres Leibes. Praise the Lord. Satan also know, you see, he also know that man is looking for that kingdom. Und der Teufel weiß auch, dass der Mensch nach diesem Königreich sucht. And we are going to look for that kingdom. Und wir werden nach diesem Königreich Amen. Suchen. Amen. Satan gave them different ways. Und der Teufel gibt ihnen verschiedene Wege. He gave them different systems. Verschiedene Systeme. Different revelation. Offenbarungen. From him. Durch ihn. To find it. Um es vermeintlich zu finden. Amen. Gave them different ways to look for it. Er hat ihnen verschiedene Wege gegeben. He developed different systems. Er hat verschiedene Systeme erfunden, entwickelt. Through religion. Durch die Religion. So that, you know, they can believe they are in the kingdom. Dass sie glauben oder glaubten, dass sie im Königreich Gottes sind. You know, 100. 200 or even 1000 ways does not mean Christ. Tausende von Wegen, das bedeutet nicht, dass es Christus ist. It's like having a key. If you have 100 keys. Es ist so, als ob du einen Schlüssel hast und wenn du beispielsweise hunderte von Schlüsseln hättest. And all these keys are wrong. Sind passen trotzdem alle nicht. They can't open the door. Sie können die Tür nicht öffnen. Though there are many, they cannot open it. Egal wie viele es sind, solange sie nicht passen, kannst du die Tür damit nicht öffnen. That there are many does not mean they can open the door. Praise the Lord. Hallelujah. But if you have only one. Aber wenn du selbst wenn du nur einen hast. You that have only one. Selbst wenn du nur einen Schlüssel hast. That can open it. Der aber passt zur Tür. You are greater than all. Dann hast du allen anderen etwas voraus. In John 14:6. Let us go there. John 14:6. Johannes 14, Vers 6. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. It is only through me. Es ist nur durch ihn. I am the way to the Father. Er ist der einzige Weg zum no Vater. Other way. Es gibt keinen anderen the Weg. Only way. Der einzige Weg. Amen. The only way to the Father. Der einzige Weg zum Vater. You know, religion have many ways. Die Religion hat so viele Wege. Satan has given them a lot of ways. Denn der Teufel hat ihnen so viele Wege gegeben, die man nehmen kann, um vermeintlich zu Gott zu kommen. They are not going to the true God. Aber sie gehen nicht zu dem wahrhaftigen they don't Gott. Go to the true God. They go to Satan. Sie gehen zum Teufel zurück. Amen. Amen. Jesus said, I am the way. Denn Jesus hat gesagt, ich bin der Weg. And that is why Jesus said, you know, when he came. Deswegen hat Jesus auch gesagt, als er gekommen ist. He said, you are finally happy. Jetzt seid ihr glücklich. Because you are not going to develop any religion to find me. Weil ihr jetzt keine Religion mehr erschaffen müsst, um zu mir zu kommen. You don't need any religion to have me. Denn ihr braucht keine Religion, um it's zu mir zu kommen. Over with religion. Es ist vorbei damit. Coming to Christ means it's over with religion. Denn wenn du zu Christus kommst, dann hört die Religion auf. Praise the Lord. Halleluja. I brought the kingdom with me. Denn Jesus hat das Königreich mit sich genommen. And I am the kingdom. Und er ist das Königreich. Jesus said, you know, we are in that Luke 17, where he said the kingdom of God is within you. Wir haben gerade gelesen, das Königreich Gottes ist mitten unter euch. It's not outside. Es ist nicht außen. Praise the Lord. Halleluja. You know, Islam, Buddha, you know, even Christianity, amen. Diese ganzen Religionen wie Buddhismus, wie der Islam, selbst das Christentum. They are looking for ways to find the kingdom. Suchen immer nach Wegen, um das Königreich zu finden. Finding religion is not finding Christ's kingdom. Aber die Religion zu finden heißt nicht, dass man das Königreich Gottes gefunden hat. Religion, having religion is not having Christ. Denn Religion zu haben bedeutet nicht, dass man Christus hat. You know, if I call God's people Christians, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, die Christen, even Christianity, we're supposed to be of Christ, has been reduced to religion. Selbst das Christentum, wo man eigentlich sagen müsste, diese müssten noch die Wahrheit kennen, es wurde einfach zu einer Religion runtergedampft. It has been reduced to religion. Es wurde einfach dazu runtergedampft. Amen. It's no longer about Christ. Denn es geht gar nicht mehr um Christus. Praise the Lord. Hallelujah. In Colossians 1, it says we have been translated into the kingdom of Christ. In Kolosser 1 heißt es, dass wir in das Königreich Gottes transferiert wurden. Colossians 1. Kolosser 1. Because of some of you. Amen. Verse 13. Vers 13. It says, who have delivered us from the power of darkness and have translated us into the kingdom of his dear son. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Praise the Lord. Halleluja. The kingdom of his dear son, he said, and not the kingdom of Moses. Das Reich des Sohnes und nicht das Reich von Mose. Amen. To be born again has been reduced to religion. You know that. Selbst das Wiedergeborenwerden ist häufig nur noch irgendwie mit Religion verbunden. If you say I'm born again, their mind just go to religion straight. Denn selbst wenn du sagst, ich bin wiedergeboren, dann gehen ihre Gedanken direkt zu der Religion. They will ask you, which church are you? Sie werden nicht direkt fragen, okay. They just know that immediately they say you are a Christian. You are born again. If you tell them you are born again, their mind immediately goes to religion. Ihre Gedanken gehen direkt dahin, denn wenn du ihnen sagst, ja, ich bin wiedergeboren, wenn sie fragen, ah, okay, in welche Kirche gehst du denn eigentlich? Praise the Lord. Halleluja. Christ's world is not a religious world. Aber die Welt von Christus ist nicht von Religion. Amen. Bestimmt. You can't be born again and still be spiritually hungry. Du kannst wiedergeboren sein und trotzdem geistig hungrig sein. I'm empty. Just like und leer. Any other religion. Und trotzdem immer noch leer sein, genauso wie in jeder anderen Religion. I don't even know Christ at all. Weil du ihn gar nicht kennst. Du kennst Jesus nicht. Praise the Lord. Halleluja. A Christian world today. In der christlichen Welt heutzutage. They are so hungry. Gibt es so viele hungry of things and not of Christ. Gibt es so viele hungrige Menschen, die einfach nach Dingen hungern, nach dieser Welt hungern, aber nicht nach Christus. Praise the Lord. Amen. Amen. They are so hungry of things. Sie sind so not of Christ. Hungrig nach Dingen, aber nicht nach Christus. But Jesus said to us, he said, those that are hungry of him, they are the people he will feed. Aber Jesus hat doch gesagt, dass diejenigen, die nach ihm hungern, die wird er auch füttern, die wird er only satt those that are hungry of him, he is going to feed. Er wird diese auch satt machen. Praise the Lord. Halleluja. It means if you are hungry of things, you can never get them. He cannot feed you. He is not the one going to feed you. Aber wenn es dir nur um die Sachen dieser Welt geht, wenn du nur danach hungerst, dann wird er dich nicht satt machen können. Praise the Lord. Halleluja. You know, when Jesus came, he helped us to know that it's no longer looking for what man called kingdom. It's not looking for me. Search for me. Jesus hat gesagt, sucht nach mir. You see, what man called kingdom today. Das, was der Mensch heutzutage you know, das Königreich nennt. You know, there are things. You know, if you tell people, you know, if people want to see you today, they want to see your position. Sind nur die Besitztümer und Leute werden sich das sogar angucken. What you have. Werden einfach nur darauf schauen, okay, was kannst du mir what da you want. Vorzeigen, in welcher Position bist du? Amen. Es geht nur um diese Welt. Are you educated? Are you Bildung? Somebody's child that a president or whatever, you know? They want to size you. Hast du eine Bildung? Hast du dein Studium abgeschlossen? Kommst du von einer wohlhabenden Familie? Das wird die Leute interessieren. Today everybody, you know, people, they are fighting to make it. Aber heutzutage kämpfen die Leute einfach darum, überhaupt es zu schaffen. They want to prosper. They want to do this. They want, you know, no new year, new resolution. Thank you. You know, they write down what their plans, what they want. You know, they just write everything down. Zum Beispiel diese ganzen Neujahrsvorsätze gehen eigentlich nur darum, was du willst, wie du dich veränderst, wie du wohlhabender wirst oder besser oder was auch immer wirst. Because a lot think that it is what you have, that is who you are. Denn heutzutage geht es eigentlich nur noch darum, dass die Leute glauben, das, was du hast, das bist du auch. You know, Jesus says something in Luke 12. Aber Jesus hat etwas in Lukas 12 gesagt. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. From verse 13. He said, and one of the companions said unto him, Master, speak to my brother, that he divide the inheritance with me. Vers 13. Es sprach aber einer aus der Volksmenge zu ihm, Meister, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll. Because it is all about wealth. Denn es geht heute nur noch um das Wohlhaben, um den Besitztum. Aber Jesus hat zu ihm gesagt, wir sollen uns darum keine Gedanken machen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. And he said unto him, Man, who made me a judge or a divider over you? Amen. Amen. Who made me a judge or a divider over you? Er aber sprach zu ihm, Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbteiler über euch gesetzt? Praise the Lord. Halleluja. Allow your focus to be focused on Christ. Deswegen lass zu, dass deine Gedanken auf Christus fokussiert sind. You know, Christ's focus was so much on the Father. Denn Christus Fokus war so sehr auf den Vater. You know, there was, he did not want anything to distract him at all. Denn er wollte nicht, dass ihn jemand sozusagen ablenkt. He refused to be distracted. Deswegen wollte er nicht, dass er abgelenkt wird. Somebody get in it. Amen. Don't allow anything to distract you. Lass nicht zu, dass dich etwas ablenkt. Let Christ be your goal. Lass zu, dass Christus dein Ziel ist. Amen. Amen. Verse 15 said, and he said unto them, take heed and beware of covetousness. For a man's life consists not in the abundance of the things which he possesses. Er sagte aber zu ihnen, habt Acht und hütet euch vor der Habsucht, denn niemandes Leben hängt von dem Überfluss ab, den er an Gütern hat. But man today, aber der Mensch heute believe that man's life consists of the abundance of the things which he possesses. Glaubt genau das, dass nämlich sein Leben von diesen Gütern, von diesen ganzen Dingen abhängt. But Jesus is saying the opposite. Aber Jesus hat genau das Gegenteil gesagt. Amen. Amen. You need him to know him, to believe him. Denn er hat gesagt, dass niemandes Leben hängt von dem Überfluss ab, den er an Gütern hat. Praise the Lord. Halleluja. Amen. We were in Luke 17:20. Lukas 17, Vers 20, da waren wir eben. You know that they thought it was going to be that the kingdom of God was going to be a place. Sie dachten, dass das Königreich Gottes ein Ort ist. It's going to be a city. Zum Beispiel eine Stadt. Oh, no, a country. Oder ein Land, oh, ein Königreich, ein vielleicht sogar eine Kirche. Amen. Amen. That is going to be, we are going to know that this is it. This is the place. Nach dem Motto, okay, ich werde physisch mit meinen Augen sehen können, ah, genau, das ist das Königreich. But Jesus said, it is the Christ in you. Aber Jesus hat gesagt, das Königreich ist mitten unter euch. Christus in euch ist das Königreich. Praise the Lord. Halleluja. You look at Nicodemus in John 3. Zum Beispiel in Johannes 3 hat Nicodemus auch etwas gesagt. He was a religious leader. Er war einer der führenden Männer in Israel damals. A leader, a ruler of the Jew. Er hat die Juden angeführt. Er hatte geistlich sogar etwas zu sagen. He came to Jesus. Und er ist zu Jesus hingegangen. Amen. Amen. He came to Jesus to ask. Und hat. At night, you know, at night. Und er ist, dieser Nikodemus ist zu Jesus gegangen, und zwar in der Nacht, damit ihn keiner sieht. So that nobody will see him. You know, if you are ashamed of Jesus, he will be ashamed of you. Wenn du dich vor Christus schämst, dann wird sich auch Christus vor dir schämen. People are not afraid of people that steal, lie, kill and destroy today. Zum Beispiel, wenn people are afraid, they are afraid, they are ashamed. Sorry, they are ashamed of Jesus. Wenn du Freunde oder heutzutage in dieser Welt schämen sich die Leute nicht, wenn sie Freunde haben, die geklaut haben, die Drogen nehmen oder sich so viele komische Dinge einfach machen, aber sie schämen sich davor, sich zu Christus bekennen. You know, the president, you could just see them, lies upon lies. Du siehst die Präsidenten und hörst einfach, wie die Lügen and die ganze Zeit ihre Münder verlassen. Upon all their children, they are so proud of them. Und dennoch sind die Kinder so stolz auf sie. The Christ that tell us the truth. Aber Jesus, der uns die Wahrheit nennt, people are ashamed of him. Davor schämen sich die Menschen. Praise the Lord. Halleluja. Be proud of Christ. Amen. Amen. Sei stolz auf Christus. Upon this man position. Auch wenn dieser Mann so hoch angesehen war. Very high in that position. A ruler of the Jews. Sogar einer der führenden Mitglieder der Juden. You know, upon all he was still hungry. Aber er war hungrig. Amen. Was still looking for something. Er hat immer noch nach etwas gesucht. He knows that something is still missing. Dass etwas noch fehlt. Amen. Amen. He came Amen. To Jesus at night. Deswegen ist er zu Jesus in der Nacht gegangen. It is only Christ that can fill that place. Und nur Jesus kann diese Leere ausfüllen. That empty space. Diese Leere. Amen. Amen. In John 3, go to John. John 3, verse 10. Johannes 3, Vers 10. Jesus, you know. John 3, verse 10. Johannes 3, Vers 10. Amen. Amen. Jesus answered and said unto him, art thou a master of Israel, and knowest not these things? Jesus erwiderte und sprach zu ihm, du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht? You don't need education to know me. Du brauchst nicht erstmal ein abgeschlossenes Studium, um zu Jesus zu kommen. You don't need any degree to know me. Du musst nicht in irgendeine Position gelangt sein, you um ihn zu kennen. All this. You don't need to, better for all, you don't see, no. Aber trotz alledem, du das in dieser Welt erreicht hast, verstehst du es immer noch nicht? Praise the Lord. Halleluja. You can have degree upon degree. Du kannst so viele Abschlüsse haben, even religion, sogar in Theologie, never know Christ. Und Jesus ways. Nicht kennen. Amen. Amen. People try to find kingdom with their religious activities. Und die Menschen versuchen, das Königreich Gottes mit ihren religiösen Aktivitäten zu finden. Praise the Lord. Halleluja. Let me now go back to that of faith. Amen. Jetzt gehen wir zurück zu dem Part mit dem Glauben. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Faith does not move God, but you. Der Glaube bewegt nicht dich, sondern bewegt nicht Gott, sondern dich. Amen. There is the natural faith. Es gibt den natürlichen Glauben. And there is the supernatural faith. Und den übernatürlichen Glauben. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Without the natural faith. Ohne den natürlichen Glauben. You know, we cannot do things here on earth. Können wir Sachen auf dieser Welt nicht tun? You know, for example, if a chair have three legs. Weil zum Beispiel ein Stuhl nur drei Beine hat. You know that instead of four, you know that when you sit on it, you are going to fall. That's faith. That's the natural faith. Wenn du diesen Stuhl anguckst und überlegst, dich hinzusetzen, dann weißt du, dass du dich vielleicht besser nicht hinsetzen solltest. Es ist natürlicher Glaube. Natural faith can only believe what they see. Der natürliche Glaube kann nur das glauben, was er sieht. He can only believe what he hears. Five senses control natural faith. Oder das glauben, was er gehört hat. Amen. Praise the Lord. Halleluja. With the natural faith, man can never believe God. Mit dem natürlichen Glauben kann man aber nicht Christus glauben. The gospel is foolish to the natural faith. Denn das Evangelium ist Dummheit denen, die natürlich glauben. 1. Korinther 1. Let's quickly go there. 1. Korinther 1. Praise the Lord. 1. Korinther 1. Von Vers 17. Vers 17. For Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel. Not to baptize with water, but to preach the gospel. Denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Not with wisdom of words. Good words, good English, good Deutsch. Und zwar nicht in Redeweisheit. Lest the cross of Christ should be made of none effect. Damit nicht das Kreuz des Christus entkräftet wird. You know, if it is your intelligence. Wenn es deine Intelligenz wäre. Amen. Amen. You can be boast of it. Dann kannst du damit sogar angeben. You know, and you can't be so proud of it. Könntest sogar stolz darauf sein. Amen. Amen. You know, the Bible said. No one, let me go to, put something here, go to Ephesians 2:8. Ephesians 2:8. He said, for by grace are you saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God. Verse 9. Not of works, lest any man should boast. Denn aus Gnade seid ihr rettet durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. With your intelligence, you boast. Denn mit deiner Intelligenz würdest du jetzt angeben. Amen. Amen. It's not that we don't boast, we boast of Christ. Es ist nicht so, als ob wir nicht rühmen würden, aber wir rühmen uns des Christus. We boast of Christ during the job. Wir rühmen uns, dass Jesus Christus diese Arbeit gemacht hat. The work in us and doing it through us. Dass er die Arbeit in uns vollbracht hat that und, durch, our provider. Und durch uns vollbringt, denn er ist unser derjenige, der uns versorgt. To help you. No, no, it's also to help you. Er ist unser Helfer. To come to the same Christ. Zu dem gleichen Christus. And get the same result like me. Komm zu dem gleichen Christus, den ich habe und hab das gleiche Ergebnis. Denn wenn ich intelligent wäre, oder wenn es durch meine Intelligenz kommen würde, dann würdest du nicht das gleiche haben, was ich habe. Aber wenn es durch Christus ist, dann kann es jeder haben. Is somebody getting it? Praise the Lord. Halleluja. Verse 18, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen, uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. 1. Korinther 1, 18. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Again, with the natural faith, you cannot believe God. Mit dem natürlichen Glauben kannst du Christus nicht glauben. You will call his gospel foolishness. Dann wirst du sein Evangelium als Dummheit abstempeln. You need his faith to believe him. Deswegen, du brauchst Glauben, damit du ihm glauben kannst. You need the supernatural faith. Den übernatürlichen Glauben. To believe Christ. Um Christus zu glauben. To believe what you cannot see. Um das zu glauben, was du Somebody nicht sehen it. Kannst. You know you have not seen God. How many of you have seen God? Wie viele von Nobody. Euch haben denn Gott überhaupt gesehen? Have you seen him, Mr. God? Hast du ihn gesehen und gesagt, hallo Herr Gott? Praise the Lord. No one has seen God. Niemand hat Gott gesehen. Except Christ, except Jesus alone. Nur Jesus alleine. Amen. Your natural faith. Or can only believe what you can see. Der natürliche Glaube kann nur das glauben, was er sieht. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. You cannot see your spirit. Du kannst auch deinen Geist beispielsweise Amen. Nicht sehen. You cannot see your spirit. Kannst deinen Geist nicht And sehen. And that's why you know, if you are born again, you don't even know you are born again. Selbst wenn du wiedergeboren bist, du kannst das nicht sehen. Because you cannot see your spirit. Because Christ come into your spirit. Denn wenn Christus in deinen Geist kommt. You know, if Christ is not in your spirit. Christus nicht in deinem Geist Satan ist. Satan is going to be in your spirit. Dann wird der Teufel in deinem Geist sein. You know, I will call it three spirits. Es gibt drei Geister. Amen. Um das mal so your zu sagen. Your natural spirit. Zum Beispiel erstmal dein natürlicher Geist. The Christ spirit. Dann der von Christus. The Satan spirit. Und dann der vom Teufel. If you come to Christ. Wenn du zu Christus kommst. Without Christ, you have your natural spirit and that of Satan in you. Erstmal ohne Christus und ohne die Wiedergeburt hast du deinen natürlichen Geist und du hast automatisch auch den Geist des Teufels in dir. Amen. Amen. But when Christ coming, aber wenn der Herr reinkommt, the Satan spirit leaves. Wird der Geist des Teufels rausgeschmissen. Christ spirit not join your spirit. Und der Geist von yeah, Christus one. Verbindet sich mit deinem Geist, sodass ihr einen Geist habt. Praise the Lord. Halleluja. Jesus talks about something in let me see, you know, there's a place I want to go. Let me see. That's Luke. Praise the Lord. When he talks about the spirit living, praise the Lord. We still have it later. Amen. Mm-hmm. Amen. Praise Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. We still have it later. Let me wait till then. Amen? Amen. Again, you cannot see your spirit. Du kannst den Geist nicht sehen. You can only believe it. Du kannst ihm nur glauben. In Romans 8. Römer 8. Romans 10. Römer 10. Romans 10. Denn der Glaube kommt. Nicht, Mama, welcher Vers? It's a good question. Warte. Romans 10. Ey. Let me see. Praise the Lord. Ich hab's, Vers 17. Thank you, Schatz. Römer 10, Vers 17. Vers 17. It says, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. The word of God is a container. Das Wort Gottes ist ein Behälter. Inside is faith. Und da drin ist auch der Glaube. Amen. Once it is been sown into you. Wenn es einmal in dich hineingesät wurde, wird es eine Frucht geben. The fruit of the Spirit. Die Früchte des Geistes. Is somebody getting die Frucht des Geistes. Galatians. Let us quickly go to Galatians. Galater. Praise the Lord. And that is why we are to be careful of what we hear. Deswegen sollen wir auch vorsichtig sein mit dem, was wir hören. What we listen to. Was wir uns anhören. Because unbelief also come by hearing. Denn auch der Unglaube kommt durch das Hören. Yeah, come by hearing. Der Glaube kommt auch durch das Hören. Is somebody getting it? Unbelief come by hearing. Der Unglaube kommt durch das Hören. Fear come by hearing. Auch die Angst kommt Doubt durch das come by hearing. Angst, Zweifel, die kommen auch dadurch. If you hear, if somebody just phone you. Wenn ich zum Beispiel jemanden anrufe tell you that your mother is dead. Und dir sagt, dass deine Mutter tot sei, there will be fear. Dann wirst du auf jeden Fall Angst there will be haben. Panic. Dann wirst du sogar panisch Amen. Sein. There will be crying. Und du wirst weinen. You know, you just heard the news. Du hast diese Nachricht aber Amen. Nur gehört. You know, if doctor tell you you are going to die. Oder wenn der Arzt zu dir hinkommt und dir eine Diagnose gibt und sagt, es tut mir leid, Sie werden sterben. He have given you a report. Er hat dir einen Bericht gegeben. According to the word of God, it is an evil report. Aber das Wort Gottes sagt, es ist ein bösartiger Bericht. Because it's based on flesh. Denn es ist basierend auf dem Fleisch. What do you do? You don't believe that. Was tust du jetzt? Glaubst du ihm? You believe Christ. Sondern du glaubst Christus. That said by Israel, you are already healed before that sickness comes. Dass du glaubst, dass du schon geheilt bist, bevor diese Krankheit überhaupt angefangen hat. Praise the Lord. In Galatians 5, Galater 5, Vers 22 und 23, he said, by the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Kann ich was dazu sagen? Mhm. In der auf Englisch, ja, ne? In der Bible Study, I heard with Ogeva the last time we were also talking about this verse, because normally you say, okay, the fruits of the Spirit are, for example, long suffering, love, and so on. But the Bible talks about the fruit of the Spirit is exactly are not plural. Uh-huh. Singular, because once Christ come, he come with all his properties. Amen. Denn sobald der Herr zu dir kommt, kommt er mit seinen ganzen Sachen. And once he leave, und wenn er geht, he leave with his properties. Dann nimmt er auch alles mit. You know when demon come into you, when Satan come into you, he comes he never come empty handed. Zum Beispiel, wenn der Teufel zu jemandem hingeht, dann kommt er nicht mit leeren Händen. He come with his own property. Dann, weil der wird auf jeden Fall seine eigenen Sachen mitbringen. It is. Und das Amen. Ist Singular. Now that is why it is. Because Christ in you cover everything. Denn Christus in euch hat schon alles getan. Praise the Lord. Halleluja. There is always fruit in the seed. Es gibt immer eine Frucht nach der Saat. The spiritual seed. Die geistliche Saat. The word of God is a spiritual seed. Und das Wort Gottes ist ein geistlicher Samen. You sow it. Just like you sow seed. Der gesät wird, genauso wie du beispielsweise beim Gärtnern einen Samen siehst. See, if you are going to sow seed, you are not going to sow it here. Inside here, it will not give you the right result. But if you go to the garden, it will give you the right result. Wenn du zum Beispiel hier anfangen würdest, die Samen auszustreuen, die würden auf dem Laminat fallen und niemals Frucht tragen. Aber wenn du in den Garten gehst und dort die Samen auswirfst, dann werden sie Früchte tragen. You know, once you hear the word of God, wenn du das Wort Gottes hörst, the seed is being sown inside you. Your heart is the soul. Wurde ein Same in dich hineingepflanzt und der Boden ist dein Herz. Praise the Lord. Halleluja. The fruit of the spirit. Then there comes fruit. It's going to grow. Es gibt zuerst die Saat und dann wird es wachsen und danach die Frucht. Yeah, it's going to be God kind of fruit. Nämlich die Frucht des Geistes. God kind of love, God kind of joy, God kind of peace, God kind of faith, God kind of gentleness, not suffering, God kind of everything. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit und so weiter, die alle von Gott sind. The natural world also has all these things. Denn wenn man sich, wenn man das vergleicht, auch die natürliche Welt hat diese Eigenschaften, diese Sachen. Amen. They also have all these things. Amen. Auch die Welt hat die eigene Art der Liebe oder der Freude. They have their love, their joy, their peace, their faith, their long suffering. Die eigene Art der Geduld. Amen. Amen. Their peace. Amen. For example, their peace. Deren Frieden. Satan have his own peace. Auch der Teufel hat seinen eigenen Frieden. And he will want to inject that peace into us. Und er will, dass man diesen eigenen Frieden vom Teufel annimmt. Is somebody getting it? Amen. Amen. And that's why love to choose Christ. Deswegen Liebe ist einfach Christus zu wählen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. If you sow spiritual seed, you will reap spiritual fruit. Wenn du den geistlichen Samen säst, dann wirst du auch die Frucht des Geistes ernten. And faith is one of the fruit. Und Glaube ist auch eine Frucht davon. As you hear the word, wenn du das Wort Gottes seed hörst, is sown into your heart. Dann wird ein Same in dein Herz gesät. And the seed grow. Und dann wird dieser Same wachsen again, und eine one Frucht. Of the fruit is faith. Und die Frucht, einer der Früchte des Geistes sind, ist der Glaube. And this is the faith you used to believe you are born again. Dass so dieser, somebody got in it. Dieser Glaube führt auch dazu, dass du glaubst, dass du wiedergeboren bist. That you used to believe Christ. Dass du Christus glauben kannst. This is the faith you used to believe you are saved. Dass du glaubst, dass du wiedergeboren bist, dass du gerettet bist. The same faith you used to believe you are a son of God. Dass du auch glaubst, dass du der Sohn Gottes, also dass du ein Sohn Gottes bist. Praise the Lord. Halleluja. Because if you look at your flesh, you will never believe you are a son of God. Denn wenn du dich selber anschaust, dann würdest du niemals denken, dass du ein Kind Gottes bist. You know, a son of a president, you can see the difference between you and him. Zum Beispiel, wenn du einen Präsidentensohn dir anschaust, du wirst direkt sehen, wo er herkommt. Amen. Amen. You can see that, you know, that son of a president will have something to show. Dieser Sohn wird auf jeden Fall er wird Sachen haben, mit denen er angeben kann, mit denen good car, good house. Die er vorzeigen kann. Was hast du denn? You don't have anything. You that is called a son of God. Is somebody getting it? Aber du nennst dich. Du nennst dich ein Sohn Gottes, aber du kannst dich nicht mal annähernd mit ihm weltlich gesehen vergleichen. You need Christ's faith to believe you are really a son of God. Deswegen brauchst du auch den Glauben von Christus, damit du glauben kannst, dass du ein Sohn Gottes bist. The same faith is for baptism of the Holy Spirit. Genauso auch der Glaube an die Taufe des Heiligen Geistes. And the receiving of all the gifts. Oder das Wald. Die Gaben empfällt. Including speaking tongues. Zum Beispiel auch in Zungen zu beten. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Mm. You know, speaking in tongues, you look foolishly. It sounds foolishly. Zum Beispiel in fremden Sprachen zu beten, das mag für Außenstehende närrisch aussehen. You know, you see yourself as if you are just talking and es ergibt einfach keinen Sinn und Leute, die dich angucken, die werden sogar die Psychiatrie anrufen. Praise the Lord. With your natural faith, you cannot believe speaking in tongues. Mit dem natürlichen Glauben kannst du nicht davon, kannst du nicht in fremden Sprachen beten. Amen. You cannot pray with. You cannot. You can cause you will see. You will not believe it. Du kannst es nicht glauben. Once you are born again, this faith is already in your spirit. Aber wenn du wiedergeboren wurdest, dann ist dieser Glaube schon in dir verankert worden. Again, the fruit of the spirit. Die Frucht des Geistes. Amen. Amen. The kind of faith. Without Christ, you cannot have this faith. Du kannst ohne Christus nicht diese Art von Glauben haben. And this faith comes through his word. Und dieser Glaube kommt durch sein Wort. In Revelation it says Christ is the word of God. In der Offenbarung steht, dass Christus ist das geoffenbarte Wort Gottes. And in your, you know, in your spirit this faith is there. Und in deinem Geist ist dieser Glauben auch da. That you have to allow that faith to come into your mind. Aber du musst erstmal zulassen, dass dieser Glaube auch in deine Gedanken kommt. Like Philippians 2 said, wie in Philipper 2 steht, arbeite die Heiligung hinaus. Praise the Lord. Hallelujah. He said, let's go there. Philippians 2. Philipper 2. Amen. Praise the Lord. Halleluja. He said, work out your salvation. Verse 12. Philippians 2:12. He said, wherefore, who will help us to read it? Barbara, can you help us? Do you have it there? Mm-hmm. Help us to read it. Darum, meine Lieben, wie alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit. Verwirklicht eure Rettung mit Frucht und mit Furcht und Zittern. Praise the Lord. Hallelujah. He said, work out your salvation. Allow what you have in your spirit to come into your mind. Verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Allow the Christ in your spirit to come into your mind. Lass zu, dass die Gedanken von Christus in deine Gedanken kommen. Allow faith that is already in your spirit to come to your mind. Dass der Glaube, der bereits in deinem Geist ist, schon in deine Gedanken kommt. Now once it is in your mind. Und sobald es in deinen Gedanken ist, it now cover your spirit, soul and body. Umgibt es auch deinen Körper, Geist und Seele. Remember. Praise the Lord. Hallelujah. Remember, if you have Christ, you already have all your victory. Wenn du Christus hast, dann hast du schon alles. Amen. Amen. If you have Christ, you already have your victory. Wenn du Christus hast, dann hast du auch schon den Sieg. Again, remember the fruit of the Spirit. Dann erinnere dich an die Frucht des Geistes. Is. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. If you have him, everything you need is complete. Denn alles, was du brauchst, hast du dann schon, wenn du Christus hast. He is your beauty. Er ist deine Schönheit. You know, some of us, you know, I thank God that Jesus was not beautiful. Ich danke Christus, dass er, dass als er hier hingekommen ist, er war nicht schön. Amen. That's what the Bible says. Das ist sogar das, was die He Bibel said, there sagt. Was no beauty in him. Es gab keine Schönheit in ihm. Today we admire beautiful people. Aber heutzutage geht es uns so sehr um diese Schönheit. We will not admire Jesus today if he is to be here. Wir würden Jesus nicht mal anschauen. Nobody will admire him. Wir würden ihn nicht mehr anschauen. You know, Christ is our beauty. Und deswegen ist Christus auch unsere Schönheit. No longer our body. Nicht mehr unser Körper. Amen. Amen. And that's why no matter the ugliness or what you call Mama. It. No matter the shape. No matter what you call it. No matter the size. No matter. It doesn't matter once you come to Christ. Egal wie du aussiehst, egal ob du vielleicht heute müde. Egal, ob du vielleicht heute müde aussiehst oder ob Is du... Good, yeah. Mama, wait. Oder dick bist oder dünn oder was auch immer, egal ob wie du aussiehst. If you like 100,000 Kilo, doesn't matter. What matter is you have Christ. Es geht darum, dass du Christus hast. Amen. Amen. You know what killed them cannot kill you. Das, was sie umgebracht hat, das wird dich nicht umbringen. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Because Christ is your life. Denn Christus ist dein Leben. Amen. Amen. What killed them killed those that do not have Christ as their life. Das, was diese Menschen umgebracht hat, ist, weil sie Christus nicht in ihrem Leben Amen. Hatten. Amen. Your victory is not outside, deswegen but inside of you. Deswegen ist dein Sieg auch nicht von außen her, sondern von innen. Christ is in you. Denn Christus ist in dir. And he said, you know what he said? He said all things. Look at Matthew 11. Alle Dinge. Matthäus 11. All things. All victory, all blessing, all, just name it, all success, all favor, all have been delivered unto me. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Okay. Matthew 11, verse 27. Vers 27. All things are delivered unto me of my Father. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden. Amen. All that you need. All das, was du brauchst. Jesus. Das ist in Christus. Deswegen brauchst du auch nur Christus. You know, in the natural world we need education. In der natürlichen Welt geht es uns immer nur um die Schule, um die Uni, um die Bildung. We need money so badly. Wir brauchen Geld. We need things so badly. Und verschiedene Dinge, die wir so dringend brauchen. But Jesus is saying, he said, all things. Aber Jesus hat gesagt, alle Dinge sind mir übertragen worden durch den Vater. Und all das, was du brauchst, findest du in Christus. Und wo ist Christus? Who can answer that? If you are safe in you. Wenn du gerettet bist in dir, it means you already have all. Dann hast du schon alles. All you need to do is know what you have. Du musst nur wissen, was du schon hast. Know the Jesus in you. Sei dir bewusst, dass Christus schon in dir ist. Sei dir deiner Identität bewusst. Amen. You know, if your father died and leave a lot of inheritance for you. Beispielsweise, wenn der Papa stirbt und ein großes Erbe hinterlässt. The inheritance belong to you. Auch wenn das Erbe vielleicht dir gehören würde. If you don't know those inheritance, if you don't know them, wenn du nie davon gehört hast, amen. You cannot use them. They don't belong to you. Dann würdest du von diesem Erbe einfach nichts wissen und dein Leben so weiterleben wie bisher. That is why God changed them. We are loaded. Deswegen, wir Kinder Gottes, wir sind gefüllt. All we are in need of is already in Christ. Denn all das, was wir brauchen, das finden wir in Christus. All the solution to our problem here on earth, they are in Christ. All das, was wir, all diese Probleme, die wir hier auf der Erde haben, die sind durch Christus schon gelöst. And this Christ is in us. Und dieser Christus ist in uns. Amen. Amen. But we cannot even see it. Aber wir können es nicht sehen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Israel, am I to leave you to preach? Praise the Lord. Hallelujah. And Christ, you know, the faith of Christ that you allow to come into your mind. And der Glaube von Christus soll in deine Gedanken kommen. You see, it now bring that victory, whatever victory you have in your spirit outside. Und wird den Sieg, den du schon in deinem Geist hast, hinausbringen. And that's why I always call faith magnet. Deswegen sage ich auch immer, dass der Glaube ein Magnet ist. Draw things. Denn er wird anfangen, Dinge hinauszutragen. Remember spirit, soul and body. Wenn ihr euch daran erinnert, Körper, Geist und Seele. Your God is not outside, but in you. Denn der Gott ist nicht außen, sondern innen. Praise the Lord. Halleluja. Please remember where we are coming from. Erinnert euch daran, wo wir herkommen. Faith does not move God, but you. Denn der Glaube bewirkt nicht, dass wir Gott bewegen, sondern dass wir uns bewegen. You know, there are people that believe faith move God. Aber oftmals glauben so viele Menschen, dass der Glaube Gott bewegen kann. Because they believe God is outside. Dass sie glauben, dass Gott irgendwo außen ist. Irgendwo da draußen im Himmel vielleicht. Bow down your head. God, Christ is here and not there. Denn Christus ist in dir schon und nicht irgendwo of you. Da draußen, denn er lebt doch in dir. Amen. Amen. You know, people look up. So viele Menschen gucken there. Nach oben. Amen. Aber er ist nicht da. You know, Jesus look up when he prayed. Amen. Jesus Christus hat zum Beispiel nach oben geschaut, um he zu beten. Looked beyond here. That's the meaning. Er hat über das hinausgeschaut. He did not see it. You know, he bypassed the natural world. Denn er hat schon diese natürliche Welt überwunden. He now goes to the supernatural world. Und ist zur übernatürlichen Welt gegangen. That's how to look onto heaven. Und so hat er in den Himmel geschaut. Not just looking at the sky. Nicht nur einfach in den Himmel it's geschaut. Only rain or sunshine. Da gibt's halt nur Wolken oder die Sonne. Praise the Lord. God is, they believe God is outside. Sie glauben, dass Gott außen that ist. He is somewhere in the sky. Und dass er beispielsweise irgendwo im Himmel and ist. He decide what you get. Und dass er wie so ein Glücksrad einfach and entscheidet, was heute dran ist. Your blessing, your victory. Dass er derjenige ist, der deinen Segen amen. Vorenthält. He will, now he is the one to choose when you will die. Und dass er auch derjenige ist, der that's what they believe. Sagt, okay, heute stirbst du oder vielleicht doch lieber morgen. Und erst, du musst ihn auch erst zufriedenstellen, damit du überhaupt von ihm was bekommen kannst. Aber das ist eine Lüge. Für Kinder Gottes ist das eine Lüge. Denn wir haben schon Gott zufriedengestellt. In Isaiah, Vers 53. Jesaja 53. You know, it is Jesus that pleased God. Denn wer hat denn Gott zufriedengestellt? Jesus no Christus. Man, no man can please God. Denn kein Mann without oder Jesus. Kein Mensch kann Gott gefallen ohne Christus. You know, we say we please God today. Wir sagen, dass wir, stelle Gott why? Zufrieden. Because we depend on Christ. Weil wir uns auf Christus verlassen. You know, if I say I please God. Wenn ich sage, ich stelle Gott I'm zufrieden, no longer here on earth. Dann, I'm in another world, that is a spiritual world. Dann bin ich nicht natürlich, dann meine ich das nicht auf natürliche Art und Weise, sondern auf eine geistliche Art und Weise. Because it is my spirit that please God. Denn mein Geist hat schon Christus zufriedengestellt. Quickly go there, please. What's the time? Amen. Amen. Isaiah 53. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Mm. Who will help us to read? Amen. Isaiah 53, verse 10 and 11. Amen. Amen. Jenny, help us to read verse 10 and 11. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zur Schuld auf ihn gegeben hat, so wird er nachkommen sehen und seine Tage verlängern. Und das Vorhaben des Herrn wird in der Hand gelegen, in seiner Hand gelingen. Nachdem seine Rede Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen. Und ihre Sünden wird er tragen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. He says, yes, it pleased the Lord to bruise him. He pleased God to bruise him. Es gefiel dem Herrn, ihn zu schlagen. He hath put him to grief. Where thou shalt make his soul an offering for sin, he shall see his seed, he shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper. In his hand, verse 11. He shall see of the travail of his soul and shall be satisfied. You know, God is satisfied with us. Denn der Herr ist zufrieden mit uns. Why? Because Jesus satisfied him. Weil Christus ihn zufriedengestellt hat. Is somebody getting it? Amen. Oh, daddy. You know, religion will say you are the one to please God. Aber die Religion wird dir sagen, dass du dich anstrengen musst, um Christus zufrieden zu stellen. You must make him to be satisfied. Dass du Gott zufriedenstellen musst. Here he said Jesus, he says he shall see the travail of his soul and shall be satisfied. Aber Gott hat die Mühen von Christus gesehen und es hat ihn zufriedengestellt. And by his knowledge shall my righteous servant justify. We are qualified because of Jesus. Wir sind qualifiziert wegen Christus. Praise the Lord. Hallelujah. Until you do, you know. You know, religion will say until you do what pleases him, you cannot get what you are praying for. Religion wird dir aber die ganze Zeit sagen, erst wenn du das und das getan hast, um Gott zufriedenzustellen, dann wirst du etwas bekommen. It is Jesus that pleased God. Aber Christus hat Gott zufriedengestellt. No man can please God. Und das kann auch kein Mensch, kein anderer Mensch. Jesus pleased God. Denn Jesus hat Gott zufriedengestellt. And God is satisfied with Jesus. Und Gott war zufrieden mit Jesus. And that is why we are qualified today. Und deswegen sind wir qualifiziert. We are justified. Wir sind gerechtfertigt. He came to please God for us. Er ist gekommen, damit er uns vor Gott gerechtfertigt. Let us go to John 8, verse 29. Johannes 8. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. John 8, 29. Vers 29. John 8, 29. Johannes 8, Vers 29. All of us should read here together. All of us. I want to see your mouth moving. I will look at your mouth. No, it's not. Whose mouth is not moving? I'll tell you to read. Amen. One to go. Und der, welcher mich gesandt hat, ist mit mir. Der Vater lässt mich nicht allein, denn ich tue allzeit, was ihm wohlgefällt. Everybody, amen. Praise the Lord. Halleluja. And he that sent me is with me. The Father has not left me alone. For I do always those things that please him. Amen. Amen. You do always those things that please God. You. Denn du tust alle Zeit, was ihm wohlgefällt. God's children. Why? Alle Because it is your spirit that please him. Weil es um deinen Geist geht, der schon Gott wohlgefallen hat. If you see your flesh, you never please him. Denn wenn du dich auf dein Fleisch verlässt oder wenn du darauf guckst, dann you ist es vorbei. Go to your spirit and believe that the part of you that is saved, please God 24/7. Und dann hoffe lieber, dass dein Geist schon Gott einfach zufriedengestellt hat. Your spirit always please God. Der nämlich 24/7 Gott zufriedenstellt. Again, the part of you that is complete. Der Teil von dir, der schon vollendet ist. Remember, God is spirit. Denn wir wissen, dass Gott Geist ist. Somebody getting it? God is spirit. Gott ist Geist. He sees your spirit. Er sieht deinen Geist. He functions with your spirit. Und er funktioniert he mit deinem Geist. He walks with your spirit. Er arbeitet somebody mit dir. Getting it? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God is spirit and he sees your spirit. Gott ist Geist und er sieht deinen Geist. We never believe we please God. Aber oftmals glauben wir immer, dass wir Gott niemals zufriedenstellen. If you are in the flesh, you never please God. Und das stimmt auch, wenn du im Fleisch bist, dann kannst du auch Gott nicht zufriedenstellen. If you tell me you please God, I will know immediately you are in the spirit. Wenn du aber sagst, ja, ich stelle Gott immer zufrieden, dann weiß ich, dass du im Geist bist. And that is why we are to believe always that we please God. Deswegen glauben wir auch, dass wir immer Christus zufriedenstellen. You are not trying to please him. We already please him. Wir versuchen das Somebody nicht. Wir versuchen ihn nicht zufriedenzustellen, sondern wir tun es schon. Amen. It is your spirit that please him. Weil es unser Geist ist, your spirit that is now Christ. Unser Geist, der jetzt von Christus ist, der jetzt auch Gott zufriedenstellt. You are not working hard to please him. Deswegen müssen wir nicht mehr hart arbeiten. Satan rejoices if you believe you are working hard to please him. Aber der Teufel wird das feiern, wenn du die ganze Zeit daran glaubst, dass du noch arbeiten musst. He knows you never know the truth. Weil er weiß, dass du die Wahrheit nicht verstanden hast. Amen. Amen. You know that in the flesh you cannot please him. Denn er weiß, dass du im Fleisch auch niemals Christus zufriedenstellen könntest. Und der kleinste Fehler, der passiert, du wirst dich direkt verurteilen. Er wird dich verurteilen. Aber wenn du die Wahrheit kennst, dass dein Geist Gott schon zufriedengestellt hat, dann wird der Teufel dich auch nicht mehr verurteilen können. Praise the Lord. Until you allow what you have in your spirit. Wenn du zulässt, dass das rauskommt, was im Geist ist. The Christ in your spirit to come to your mind. Dass das, was du im Geist hast, dass es in deine Gedanken kommt. You cannot believe you please God. Dann glaubst du auch daran, dass deinem Geist Gott wohlgefällt. Praise the Lord. How do you do that? Aber wie tust du das? Take your eyes away from the flesh. Nimm deine Augen weg vom Fleisch. Amen. Amen. Allow your focus to be Christ alone. Lass zu, dass dein Fokus bei Christus allein ist. Again, the fruit of the Spirit. Die Frucht des Geistes. God kind of love, God kind of joy, God kind of everything. Liebe, Geduld und so weiter von Christus. Mosaic law said that you must please God. Aber das mosaische Gesetz sagt dir, dass du Gott zufriedenstellen musst. And that's why religion always try to please God. Religion wird immer versuchen, dass du dir diese Last aufzubürden. Amen. Because you try and try, if you are not doing anything, you are not doing something, you condemn yourself, you say you have been sleeping. It's always doing something. But Jesus said, you rest, I've done it. Jesus Christus sagt zu dir, ruh dich aus, denn ich habe schon alles für dich getan. Praise the Lord. Halleluja. Christ's law says, Christ please God, but you rest. Deswegen sagt Christus auch zu dir, ruh dich aus, denn ich habe es schon vollbracht. Praise Jesus. Halleluja. Amen. In Matthäus 5, 17. Amen. Are you getting it? Amen. Yeah. Praise the Lord. Amen. Matthew 5:17. He said, "Take note that I am come to destroy Mosaic law." Ich bin nicht gekommen, um das mosaische Gesetz aufzuheben. Amen. It is not that there is no longer the laws of Moses. It's still there. Es ist immer noch da. Die Gesetze von Mose sind ja immer noch da. Sie without Jesus, you have to fulfill it by yourself. Und ohne Christus musst du auch diese Gesetze erfüllen. Jesus said, "Take note that I have come to destroy the law." Deswegen glaubt nicht, dass ich gekommen sei, um das Gesetz aufzulösen. Or the prophets. Oder die Propheten. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. He came to fulfill all for us. Er ist gekommen, damit er alles für uns erfüllt. So that you not depend on who fulfill everything for you. Damit wir uns auf ihn verlassen können. Er gekommen ist, um alles auszufüllen. He walk and you rest. He walk and you rest. Er arbeitet und ihr ruht aus. And that's why it said, come unto me, all you that labor. Deswegen sagt er auch, kommt her zu mir, die ihr mühselig beladen Amen. Seid. You know, Mosaic law is labor. Denn die Gesetze von Mose sind Arbeit. Come unto me, all you that labor. Und deswegen sagt er auch zu uns, kommt her zu mir, die ihr alle mühselig beladen seid. In me alone you have rest. Denn in mir alleine habt ihr Ruhe. Because I came to fulfill the laws for you. Denn ich bin gekommen, um eure Gesetze zu erfüllen. Is somebody getting it? Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Jesus said here that he did not come to destroy Mosaic law. Jesus hat gesagt an dieser Stelle, dass er nicht gekommen ist, um die Gesetze aufzulösen. He came to fulfill it. Er ist gekommen, um es zu erfüllen. He walk and you rest. Er arbeitet, während wir ausruhen. How? By believing him. Und wie tun wir das? Indem wir ihm glauben. He came to please God. Er ist gekommen, um Gott zufriedenzustellen. And he that pleased God is in you. Und derjenige, der Gott zufriedengestellt hat, ist in euch. And the Bible says you are no longer two, but one. Deswegen sagt doch die Bibel, ihr seid nicht länger zwei, sondern it means eins. You please God 24/7. Und das bedeutet, dass du Gott 24/7 zufriedenstellst. The life of Christ is a life of freedom. Das Leben von Christus ist ein Leben der Freiheit. Where you never carry anybody. Wo du niemanden hinträgst. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. You know, it's like a credit card. You know, a card. If I give you a card to go to store to empty Aldi or empty H&M or you know, don't empty it. You know, you just go there, but you know, somebody work for it. But you just go, just call it, it belongs to you. Amen. Wenn ich dir zum Beispiel meine Kreditkarte gebe und sage, okay, kauf jetzt komplett Aldi oder Lidl hinten leer, dann bist nicht du die Person gewesen, die dafür gearbeitet hat, aber ich habe dafür gearbeitet. But he wants you to trust him. Aber er will, dass wir Vertrauen haben. Stop meditating on those problems. Deswegen hör auf, über diese Probleme nachzusinnen. Allow him to be your meditation. Lass zu, dass Christus derjenige ist, worüber du nachsinnst. If you meditate on the problem, you take the problem away from him. Wenn du die ganze Zeit über die Probleme nachsinnst, dann wirst du auch versuchen, es selber zu lösen. You are telling him, you cannot do it. You are the one that can do it. Es ist so, als ob du ihm sagen würdest, ja, du kannst das nicht tun, deswegen muss ich es tun. And he's telling you, I have done it. Aber er sagt dir die ganze Zeit, ich habe es vollbracht. Believe me. Glaub mir doch einfach. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Praise Jesus. Halleluja. Again, the Bible says you are no longer two, but one. Deswegen sagt die Bibel auch, ihr seid nicht länger zwei, sondern eins. You go to Matthew 12. Let's go to Matthew 12. Matthäus 12. Praise the Lord. Matthew 12. You know, I mentioned something about three spirits. The natural spirit, Satan's spirit, and the Christ spirit. Der Geist von Christus, der Geist von dir und der Geist des Teufels. Amen. Amen. When the look at verse from verse 43. Vers 43. When the unclean spirit is gone out of a man, he walketh through the dry places, seeking rest and finding none. Then he said, I will return. You know, your spirit cannot live alone. Wenn aber der unreine Geist von dem Menschen ausgefahren ist, so durchzieht er wasserlose Stätten und sucht Ruhe und findet sie nicht. Dein Geist ist nicht niemals alleine. He cannot live alone. Er kann nicht alleine leben. He can only live through Christ's spirit or through Satan's spirit. Entweder lebt er durch den Geist des Teufels oder durch den Geist von Christus. Amen. He talks about when a clean spirit leaves. The Christ spirit is not there. That unclean spirit is coming back. Because your spirit cannot be alone. Wenn der unreine Geist einmal dich verlassen hat, dann wird er aber ohne, also wenn du Christus nicht hast, er wird wieder dahin zurückkehren. Is somebody getting it? Amen. Then he said, verse 44, I will return into my house from whence I came out. And when he is come, he findeth it empty. Empty, why? Because Christ is not there. Dann spricht er, ich will in mein Haus zurückkehren, aus dem ich gegangen bin. Und wenn er kommt, findet er es leer, gesäubert und geschmückt. Sorry. Why did you behave like Africa? Ach so, ich, ja, weil ich eine Nachricht bekommen habe. Okay, continue, Schatz. Ja, ohne Christus wird dieser unreine Geist wieder dahin zurückkommen. He findeth it empty, swept and garnished. You know, if Christ is not there, he's coming back because that place is empty. Wenn dieser Ort leer ist, wird dieser unreine Geist wieder zurückkommen, wenn dort Christus nicht sozusagen drinne ist. You know, I was here before this time. I was always You know, in Nigeria, I always hear, idle mind is the devil worship. Ich habe zum Beispiel bei mir zu Hause immer gehört, dass jemand, der einen leeren Verstand hat, dort ist eigentlich der Teufel die ganze Zeit am Werk. Amen. It is true, idle mind. It's not what how people call it. Amen. It is the mind without Christ. Satan occupies it. Die Gedanken ohne Christus, dort wird der Teufel die ganze Zeit Party machen. Amen. Amen. Then in verse 45 said, then goeth he, and taketh with him seven other spirits, more wicked than himself. And they enter in and dwell there. And the last state of that man is worse than the first. Even so shall it be also unto this wicked generation. Dann geht er hin und nimmt sieben andere Geister mit sich, die bösartiger sind als er, und sie ziehen ein und wohnen dort, und es wird zuletzt mit diesem Menschen schlimmer als zuerst. So wird es auch sein mit diesem bösen Geschlecht. But if you are joined unto the Lord, aber wenn du dem Herrn anhängst, you have one spirit, hast du einen Geist mit ihm. And there is no room for the unclean spirit. Dann gibt es auch keinen Raum mehr, wo der unreine Geist reinkommen kann. Praise the Lord. Halleluja. Again, he that pleases God is already in us. Derjenige, der in uns ist, der gefällt Gott schon bereits wohl. And you are one with him. Und ihr seid eins mit ihm. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Amen. Okay. You know, if the unclean spirit leaves you, wenn der unreine Geist dich verlässt, where we just read, wie wir gerade gelesen haben, it doesn't mean you are dead. You are still alive here. Bedeutet das nicht, dass du auf einmal tot bist? Amen. Immediately, you know, if Christ's spirit comes into you, wenn der Geist Gottes in dich hineinkommt, immediately take away the unclean spirit. Geht der unreine Geist direkt hinaus. Amen. Amen. And when the, you know, and when the unclean, if you don't allow Jesus to remain there. Aber wenn du nicht zulässt, dass Christus bei dir bleibt. Amen. And that place is empty. Und dieser Platz ist wieder leer. It doesn't mean you are dead, you are no longer here on earth. Bedeutet das nicht, dass du auf einmal tot bist oder nicht mehr hier wärst. You see, and Satan can see it empty. Aber der Teufel wird es als leer ansehen. He's coming back. Und zurückkommen. Because somebody must be there without your spirit. Denn jemand muss auf jeden Fall mit dir in diesem Haus leben. Your spirit can never live alone. Denn dein Geist kann nicht alleine leben. Is somebody getting it? Mm. Praise the Lord. Halleluja. Praise the Lord. Halleluja. You know, if Christ's spirit comes into you, you know, that spirit, you know, both spirits can never be together. Beide Geister they können can nicht, never be there at the same time. Beide Geister können nicht gleichzeitig one zusammen has sein. To live for one. Is somebody getting it? Mm. Once Christ comes, you know, once light comes, darkness vanishes. Der Geist des Teufels und der Geist like von that. Christus können nicht beide gleichzeitig in einem wohnen. Denn wenn, wenn das Licht kommt, muss die Dunkelheit weichen. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Praise the Lord. Halleluja. Christ is not outside. Christus ist nicht außen, but in you, sondern in dir. Christ is God. Und Christus ist Gott. And God is in you. Und Gott wohnt in dir. Know he. Deswegen kenne ihn. He that is inside of you. Der in dir lebt. See, it's not no pastor. Es geht nicht, no prophet. Es geht nicht darum, die Propheten no oder Christ in you. Pastoren zu kennen, sondern Christus. Und das ist dein Sieg. You know, people want to know prophets. Aber so viele, after prophets. So viele Menschen laufen hinter vermeintlichen Propheten oder Aposteln oder was weiß ich nicht was. They are never your savior. Aber die werden dich nicht retten können. Your savior is inside you. Denn dein Retter ist in dir. No, he. Deswegen kenne ihn. Amen. Allow your mind to know him. Lass zu, dass deine Gedanken ihn kennen. That is how you prosper. Und so wird es dir wohl ergehen. The Bible helps us to know how to prosper. Die Bibel sagt uns nämlich, wie wir wohl ergehen haben. In the natural world, they have ways they prosper. In der natürlichen Welt gibt es genug Wege, wie in man Christ's wohlhaben world, sein kann. The Bible helps us to know how to prosper. Aber in der Bibel Joshua steht, wie wir wohlhabend sind. Joshua. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Joshua 1. Joshua 1. Thank you, Jesus. Joshua 1. You know, the Bible always, you know, in the Bible is everything. In der Bibel werden wir alles finden. Ah, Daddy. Praise the Lord. Hallelujah. You know, if somebody is to be worried, it should be Joshua here. Und wenn es zum Beispiel jemanden gäbe, der sich echt Sorgen hätte machen müssen, dann wäre es Josua hier. You know, Moses was dead. Denn Mose war tot. And we know the great work that God did through him. Und wir wissen auch, wie sehr Gott einfach durch Mose gearbeitet hat. Amen. That what God did through him, no man can do it. Dass das, was er durch Mose alles gewirkt hat, das wird kein anderer Mensch mehr nach ihm tun können. You can remember how he delivered the children of Israel. Wie er die Kinder from the hand of Pharaoh. Israels aus Ägypten hinausgeführt hat. Das dann wird nicht nochmal passieren. Der Pharaoh was great, was stronger than any man. Und der Pharao war so mächtig, mächtiger als jeder andere. No man could stand him. Niemand konnte vor ihm bestehen. Amen. And now Moses is dead. He said, now after the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spake unto Joshua, son of Nun. Und es, Amen. Und es geschah nach dem Tod Moses, also Vers 1, des Knechtes des Herrn, da sprach der Herr zu Joshua, dem Sohn Nuns, dem Diener Moses, folgendermaßen. He knows when to come to you. Der Herr weiß schon, wann er zu dir kommen soll. He knows when to come. Er weiß, wann er kommt. Joshua did not beg, come. Joshua hat nicht die ganze Zeit den Herrn angefleht, bitte komm zu mir, hilf mir. We always think that we know the time more than him. Aber oftmals glauben wir, dass wir die Zeit oder den Zeitpunkt viel besser kennen würden. God, you see my age. You see everything just going. Als Gott und sagen everything. zu ihm, Gott, du weißt Bescheid, ich bin jetzt schon 20 oder ich bin jetzt schon 25, 30. Ich wollte schon die und die Sachen machen, aber wo bist du? Wo ist jetzt, wo sind die Sachen, die ich mir vorgenommen habe? Amen. Amen. He knows your age. Er weiß, er kennt unser Alter. Wir brauchen nicht die ganze Zeit zu ihm hingehen. All you need to know is know him. Das Einzige, was wir tun sollen, ist ihn zu kennen. Believe him. Ihm zu glauben. Trust him. Ihm zu vertrauen. Stop looking at the time. Und hör auf die Zeit zu schauen. Stop looking at your portemonnaie, your money. Oder auf dein Portemonnaie. The reason some of us we keep on living there, living where he doesn't want us to be, is that our mind we meditate on those things he doesn't want us to meditate on. Und oftmals sind wir immer noch in der gleichen Situation, wo wir eigentlich nie rein sollten oder wollten, weil unsere Gedanken die ganze Zeit immer noch da sind. Amen. Amen. Moses, my servant, is dead. Now, therefore, arise. It's God that is saying this here. He's telling Joshua, Moses, my servant, is dead. And not Joshua telling God. In Vers 2 spricht Gott zu Joshua. Und wenn man sich das durchliest, ist es nicht Joshua, der zu ihm hingegangen ist, also zu Gott hingegangen ist und gesagt hat, ah, was soll ich jetzt machen? Mose ist tot. Ich weiß jetzt nicht weiter. Sondern Gott hat zu ihm das gesagt. He knows the problem. Er weiß, more than you. Er kennt die Probleme. We always want to tell him the problem. Aber wir wollen immer Gott die ganzen Probleme erzählen. He did not say meditate on the problem. Aber Gott hat zu uns gesagt, ihr sollt aufhören, auf diesen Problemen rumzudenken. Amen. Amen. Moses, my servant, is dead. Now, therefore, arise. Go over this Jordan. Thou and all these people unto the land which I do give to them, even to the children of Israel. Every place that your soul of your foot shall tread upon, that I have given unto you, as I said unto Moses. Can you see that he's not a respecter of any person? Mein Knecht Mose ist gestorben. So mache dich nun auf, zieh über den Jordan dort, du und dieses ganze Volk, in das Land, das ich ihnen gebe, den Kindern Israels. Jeden Ort, auf den eure Fußsohlen treten, habe ich euch gegeben, wie euch es Mose verheißen habe. If you believe like Moses believed, you get the same result. Wenn du glaubst wie Mose, wirst du die gleichen Ergebnisse bekommen. If you believe like Abraham, you get the same result. Wenn du so glauben kannst wie Abraham, wirst du auch die gleichen Ergebnisse bekommen. Denn Gott sieht keine Person an. He's telling Joshua here. He said, as I was with Moses, so I will be with you. Und Gott sagt zu Josua, so wie ich mit Mose war, so werde ich auch mit dir sein. Praise the Lord. Halleluja. Every place that your soul of your foot shall tread upon, that shall I give unto you, as I said unto Moses. Daddy. From the wilderness or this Lebanon, even unto the great river, the river Euphrates, all the land of the Hittites, and unto the great sea, towards the going down of the sun, shall be your coast. Von der Wüste und dem Libanon, dort bis zum großen Strom Euphrat, das ganze Land der Hethiter und bis zu dem großen Meer, wo die Sonne untergeht, soll euer Gebiet reichen. There shall not any man be able to stand before thee all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will not fail thee, nor forsake thee. Niemand soll vor dir bestehen dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. The same promise is in Hebrew 13:5. We are not going there. Und diese gleichen Versprechen finden wir auch in Hebräer 13 wieder. He said he will not leave us, he will not forsake us. Er wird uns niemals alleine lassen, niemals verlassen. Und diese Versprechen sind immer noch heute gültig. And that's why there should be no fear of anything. Deswegen mach dir keine Sorgen, du brauchst keine Angst haben. Then he said, be strong. Sei mutig und He's stark. He's telling you today to be strong. Sei stark und mutig. The Lord is telling you to be strong. Das sagt der Herr dir heute. Amen. Amen. Allow Jesus to be your strength. Lass zu, dass Jesus deine Kraft ist. Just allow Christ to be your strength. Lass zu, dass er deine Kraft ist. Amen. Amen. Some have their job as their strength. Manche glauben, dass ihre Arbeit ihre Kraft They have their beauty as their strength. Oder dass ihre Schönheit They ihre have their parents as their strength. Oder vielleicht ihre Eltern, Familie. You have a big God as your strength. Aber du hast den größten Herrn dieser Welt als deine Kraft. The creator of heaven and earth. Den Schöpfer von Erde und Himmel. You know, we are so worried about time. Und oftmals machen wir uns so viele Gedanken über das Alter, über die Zeit. You know, if you are going to build a house today from the foundation, it will not, you cannot even finish it in 6 days. Wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich möchte jetzt ein Haus bauen von dem Fundament an, du wirst es nicht innerhalb von 6 Tagen fertigstellen. The real house, I'm not saying just You know, the Lord finished everything here on earth in 6 days. Aber der Herr hat alles innerhalb von 6 Tagen fertig gemacht, alles auf dieser the Erde. The seventh day he rested. Und dann the job was finished. Und dann am siebten Tag. Am siebten Tag hat er davon also geruht, und zwar nicht, weil er müde war, sondern einfach, weil er mit seiner Arbeit fertig war. Everything here on earth. Alles, was er gemacht hat. Amen. Then where is the fear coming from? Warum hast du dann so viel Angst? Why don't you allow him? Allow him to be in your mind. Warum lässt du nicht zu, dass der Herr dann in deinen Gedanken Amen. Ist? Amen. Take that worries away. Deswegen lass zu, dass diese Sorgen weggehen. If darkness is there, wenn die Dunkelheit da ist, don't allow light to come. Kannst du nicht, kann das Licht nicht reinkommen. Amen. Be strong and of good courage. For unto these people shall thou divide for an inheritance the lamb, which I swear unto their father to give them. Be strong and of good courage. Sei du nur stark und sehr mutig. Und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Er sagt nochmal, er betont das hier, sei du nur stark und sehr mutig. Allow Christ to be your strength. Deswegen lass zu, dass Jesus deine Stärke ist. I'm very courageous. Und sei sehr mutig. Don't allow anything to discourage you. Lass nicht zu, dass dich etwas is somebody getting it? Entmutigt. Don't allow anything to discourage you. That you are a loser. That you are a failure. Dass jemand sagt, dass du ein Versager bist, dass du ein Verlierer bist. That you are nobody. Dass dir das jemand sagen kann. Because you know these people, they are blind. Denn diese Menschen sind so blind. If they can really see. Wenn sie sehen. They can know. They will know that. They will know who you are. Wenn sie sehen könnten, wer Amen. Du wirklich bist, Amen. Wer dahinter steckt. They will know who you are. They will know the Christ in you. Dann wüssten sie, dass Christus ist. If they can really see the Christ in you. Wenn sie Christus in dir sehen können, dann werden sie niederknien vor Christus. Amen. They will bow. The Bible said they are blind. Aber die Bibel sagt, dass diese Menschen blind sind. That is the blindness that Jesus came to remove from us. Und Jesus gekommen, um diese Blindheit von uns wegzunehmen. We were once blind like them. Wir waren auch mal so blind wie but sie. But now we can see. Aber jetzt können wir sehen. The truth is our sight. Und die Wahrheit ist unsere Sicht. Is somebody getting it? Amen. Praise the Lord. Halleluja. Only be thou strong. I'm very courageous. You know, religion today, they pursue natural blind eyes to be opened. Die Religion von heute versucht einfach, die natürlichen Augen irgendwie zu öffnen. It's all about miracle. What man call miracle. Es geht einfach nur um irgendwelche Wunder. Amen. Your eyes can be open and as big as this Bible and you are not seeing anything. Deine Augen können geöffnet sein, so groß wie diese Bibel hier, aber sie werden immer noch nicht sehen. You are not seeing anything. You are so blind. Denn du bist immer noch blind. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Only be thou strong and very courageous. Very courageous. Sei du nur stark und sehr mutig. Even without anything to show for it. Egal, wenn du nichts hast, was du vorweisen kannst. Even no money, nothing, nothing. Debt upon debt. Selbst wenn du tief in Schulden steckst. Millions of debt is in your neck. Egal wie tief du vermeintlich gesunken bist. You know, we always look at debt as a big deal. Wir gucken uns an und denken, dass Schulden so das Ende der Welt sind. Praise the Lord. Halleluja. You know, Jesus can give life, he can pay debt. Aber wenn no money is bigger than Jesus. Wenn Jesus das Leben geben kann, dann kann er auch Schulden begleichen. He wants you to listen to him. Aber deswegen will er auch, dass wir ihm zuhören. If you refuse to listen to him, to choose him, wenn wir, he cannot do the job. Wenn wir nicht auf ihn hören, dann wird er auch diese Arbeit durch uns nicht verbringen. What he's going to tell you does not make sense. Vielleicht wird er dir Sachen sagen, die keinen Sinn ergeben. What he's going to tell you to do. Was er dir sagt, was du tun sollst. Cannot make sense if you just see it naturally. Es wird für dich keinen Sinn ergeben. It is minus. Es ist sogar vielleicht minus. Es wird dir sogar einen Nachteil geben. He doesn't want to take anything from you. Aber er will nichts von dir wegnehmen. He is for you, denn er ist für dich. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Amen. Only be thou courageous. Only be thou strong and very courageous. That thou mayest observe to do according to all the law. Christ Gospel is the law today. Das Gesetz ist heutzutage das Evangelium. The truth. Die Wahrheit. You see? The law, no, in Romans 8, verse 1. In Römer 8, Vers 1. It talks about the two laws. Gibt es zwei Gesetze? Let us quickly go there. What's the time? Time? Okay. Praise the Lord. Hallelujah. Romans 8. Amen. Mm-hmm. Römer 8, Vers 1 bis 2. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Oh, Daddy. You know, if your focus is Christ, Satan cannot condemn you. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Amen. Der Teufel kann dich nicht mehr verurteilen, wenn du in Christus bist. Are you getting it? He cannot condemn you. Er kann dich nicht mehr verurteilen. Allow your focus to be Christ. Wenn du zulässt, dass Christus dein Fokus ist. You know, if you are trying to please God, once again. Wenn du zulässt, dass Christus wirklich dein Fokus ist, dann kann er dir nichts. Condemn you. Aber wenn du das nicht zulässt, dann kann der Teufel dich Because verurteilen. It is never enough. Denn es wird niemals genug sein. No flesh can please God. Es gibt kein Fleisch. That is, you see your spirit, that is this, your spirit, that is that please God 24/7. Es gibt kein Fleisch, was Gott zufriedenstellen kann. Satan cannot condemn you. Aber wenn du wirklich in Christus bleibst, dann weißt du, dass der Geist 24/7 Gott schon Wohlgefallen gebracht you are hat. Of another level. Dann bist du von einem anderen Level. That he cannot see. Dass der Teufel he nicht sehen kann. Cannot predict. Er kann da auch nicht hinkommen. You are greater than he. Und dann bist du größer als Amen. Der Teufel sogar. That is how to become the head of principalities and power. Und so wirst du auch über diesen ganzen Mächten stehen können. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. You see it there? Then in verse 2 it says, For the law of the Spirit of life in Christ Jesus had made me free from the law of sin and death. The Christ's law had made me free from Mosaic law. Welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus, hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Und in Vers 3 sagt er sogar, mein Fleisch konnte nichts machen. It could not fulfill the law. Es konnte das Gesetz nicht erfüllen. But what the law could not do in that it was weak through the flesh. God sent in his own son. Deswegen, in the likeness of sinful nature, yeah. of sinful flesh, and for sin condemned sin in the flesh. Hm. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte, in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde und um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch verurteilte. Verse 4. That the righteousness of the law might be fulfilled in us who walk not after the flesh. Damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Then in verse 5, you know, help us to know those that are after the flesh. In Vers 5 sagt er uns, wie die Wesensart des Fleisches ist und des Geistes. He said, for they that are after the flesh do mind the things of the flesh. If you allow your mind to be full of flesh, you will be after the flesh. Denn wenn du zulässt, dass deine Gedanken nach dem Fleisch trachten, dann wirst du auch nach dem Fleisch trachten. But they that are after the spirit. Aber die nach dem Geist trachten. The things of the spirit. Praise the Lord. Halleluja. Therefore, to be carnally minded is dead, but to be spiritually minded. It's life and peace. If your mind is full of meditation, meditating on those problems is dead. Denn wenn deine Gedanken die ganze Zeit auf das Problem fokussiert sind, dann wirst du tot ernten. But to be spiritual, if you allow Christ to be dead. Aber das Trachten des Geistes bringt Leben und Frieden. If you meditate in what God is telling Joshua here. Wenn wir jetzt zurück zu Josua gehen, Josua 1 und das mit Römer 8 verbinden, dann weißt du, dass wenn wir uns auf den Herrn fokussieren, dann ist es Leben und Geist. Praise the Lord. That thou mayest observe to do according to all that the law which Moses, my servant, commanded thee, turn not from it to the right hand or to the left, that thou mayest prosper whithersoever thou goest. Can you see how to prosper in Christ's work? Mm. It's not by going job. It's not job after job. Sei du nur stark und sei mutig und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du weise handelst, überall, wo du hingehst. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Barbara, can you help us to read verse 8? Mm-hmm. Und die im Fleisch können. Josua 8, 1. Achso. Josua 1, 8. Joshua 1, 8. Ja. Okay. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du Gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. This book of the law shall not depart from your mouth. Amen. Amen. Can you see how to prosper in his word? Seht ihr jetzt, wie wir wohlhabend sein werden in seinem Königreich. Doing it their way can never get their result. Denn wenn du nach dem Fleisch trachtest, wirst du auch das Fleisch ernten. Diese Welt trachtet nach dem Fleisch und arbeitet nach dem Fleisch. Follow it his way, his own way. He have his own way. Aber trachte nach dem Herrn. He said, this book of the law shall not depart. It's not reading Bible 24/7. Es geht nicht darum, die Bibel 24/7 zu lesen. Amen. Meditate in the truth. Sondern dass du in seiner Wahrheit nachsinnst. Dass die Wahrheit auch die ganze Zeit an deinen Gedanken und in deinem Mund ist. Dass du erlaubst, dass das, was in deinem Geist ist, rauskommt. Selbst wenn du auf diesem Vers nachsinnst, dass er dich bedingungslos liebt, das wird ausreichen, dass du so viele Tage Ruhe hast. Is somebody getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. This book of the law shall not depart out of your mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make your way prosperous, and then thou shalt have good success. Mm. You know, it's too simple. So for some of us it's too simple. That's why we cannot believe it. Manchmal klingt es so einfach, schon zu einfach, dass wir es gar nicht glauben können. You know, because you see, just meditation. Nein, nein, nein, nein. Was ich so einfach in diesem Wort die ganze Zeit fokussiert sein, darüber nachsinnen und dann ist der Rest schon erledigt. You know, in the natural world they are used to hard work. Denn in dieser natürlichen Welt sind wir harte Arbeit gewohnt. Look at how we, you know, go to university, you know, the hard work, the reading, no sleep, no the money to pay everything to do, and you know, walking up and down, no rest, no peace, no, you know, the hard work. We are so used to it. But here Jesus is saying, he's telling you, I am the doer, but you just believe me and rest. In dieser Welt kennen wir das von klein auf. Dass wir eigentlich hart arbeiten müssen für viele Sachen, sei es in der Schule, wir müssen Hausaufgaben ohne Ende machen, sei es in der Uni, schlaflose Nächte oder bei der Arbeit, dass wir so früh aufstehen müssen, um Überstunden zu machen. Wir sind diese harte Arbeit gewohnt. Aber hier sagt er uns ganz klar, dass wir einfach über sein Wort nachsinnen sollen und das genügt. You know, from kindergarten, we are already working hard. We are already working hard. So hard. Wir arbeiten schon. To make it. Okay. Wir arbeiten ja hart, ja? Okay. Already working hard. Wir arbeiten so hart. Amen. Amen. His ways is so simple. Aber seine Wege sind so einfach, dass der Mensch es oftmals gar nicht glauben kann. Amen. Amen. Have not I commanded, verse 19, be strong and of good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed. This is to you, all of you. Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Sei unerschrocken und nicht verzagt. Listen to his voice and obey his voice. Deswegen höre seinem Wort, seiner Stimme zu und gehorche ihm. You know, when he speaks, we want to read meanings to it. We want to read meanings to his word, to his voice to us. Was meinst du damit? Meanings. You don't know what is meanings. We want to interpret. Ach so. We want to interpret his voice. That speak to us. Wir wollen oftmals seine Stimme interpretieren, wenn er zu uns spricht. Amen. Amen. We put it this way, we put it this way, in different ways. Wir versuchen es hier hinzubiegen oder dahin zu biegen. Because the natural mind, with the natural mind, it is foolishness. Denn mit dem natürlichen Gedanken ist es einfach närrisch. Es ergibt keinen Sinn. He said, have not I commanded thee, be strong and of good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed. For the Lord, the God, is with thee, whithersoever thou goest. Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Praise the Lord. Halleluja. Please read here again. Meditate on it. Deswegen. Joshua 1, verse 9. Amen. Lest euch dieses Kapitel Josua 1, Vers 1 bis 9 nochmal zu Hause durch und sinnt darüber nach. Praise the Lord. Halleluja. You know, 3 John also said the same thing. Im 3. Johannes geht es auch nochmal um das Gleiche. 3. John. 3. Johannes. Only one chapter. Let's go there. Amen. He said the same thing, but in a short form. Amen. He said for verse 3. Vers 3. Oh, sorry, verse 2. He said, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as your soul prospereth. Mein Lieber, ich wünsche dir in allen Dingen Wohlergehen und Gesundheit, so wie es deiner Seele wohl geht. Your soul prospereth. Your soul. The part of you that meditates is your soul. Der Teil, wo es dir wohl ergeht, das ist deine Seele. It's your, you know, until your soul prosper, you can never prosper. Erst wenn in es Christ deiner Seele wohl ergeht, dann wirst du auch Wohlergehen haben, denn ohne deine Gedanken, ohne deine Seelen funktioniert im Königreich Gottes nicht. And that's why your prosperity is not coming from outside. Deswegen kommt auch dein Wohlstand nicht von außen, sondern von innen. Amen. Amen. That's why I say meditate in Christ gospel, in the truth, both day and night. That is how you prosper, because your prosperity is not outside. It's coming from inside. Deswegen sollst du Tag und Nacht über sein Wort nachsinnen, weil dieses Wohlergehen kommt von innen und nicht von außen. It's not what is outside. That is your problem. Das Problem ist auch nicht von außen. The problem is inside. Sondern das Problem ist innen. What is inside. Dass du nicht weißt, was in dir ist. Amen. You know, you can go to that university and not even use it. Du kannst sogar zur Universität gehen und niemals dieses Wissen anwenden. I know they don't even use it. It's as if all those years they were useless. Es ist fast so, als ob diese ganzen Jahre der harten Arbeit einfach verschwendet sind. Why don't you allow the Lord to show you the way? Deswegen lass doch einfach zu, dass der Herr dir den Weg leitet. Allow him to guide you. Dass er dich leitet. He is the way. Er ist der Weg. He is the truth and he is the life. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Do it in his way. Deswegen tu es auf seine Weise. Amen. Amen. Meditate in him. That is meditate in him that is in you. Sinne über ihn nach, der in dir ist. Again, he is already in your spirit. Denn er ist schon in deinem Geist. Meditate in him that is in you. And not he that is outside. Sinne über den nach, der in dir ist und nicht über das, was außen ist. The outside is full of problems. Denn das Äußere ist voll von Problemen. It's only he that is inside that is your peace. Denn nur derjenige, der in dir ist, ist dein Frieden. Christ in you is the truth. Und Christus in dir ist die Wahrheit. The truth is already in your spirit. Die Wahrheit ist in dir, ist in deinem Geist. And that's why the Holy Spirit help you, help the truth in your spirit to come to your mind. Deswegen hilft auch der Heilige Geist, dass diese Wahrheit von deinem Geist in deine Gedanken kommt. If your spirit and your soul, they are one. Wenn dein Geist und deine Gedanken eins sind, your body must obey. Dann muss dein Körper einfach gehorchen. Yeah. It means two against one. Es ist 2-1. Was willst du machen? In vote, you know, the people in vote, majority win the vote. In der Demokratie ist es so, dass die Mehrheit gewinnt. Out of three, two said one, said the same thing, and the other one don't have voice. Wenn es 3 Personen gibt und 2-1, dann ist klar, wer gewinnt. Deswegen, der Glaube bewegt nicht Gott, sondern bewegt dich. Forget what Christ has given you by grace. Nämlich das zu bekommen, was dir Christus schon durch die Gnade gegeben hat. Grace paid for all the victory. Denn die Gnade hat schon für alles bezahlt. He paid for all the victory. Hat für diesen ganzen Sieg schon bezahlt. You know, we were in Ephesians 2, verse 8 and 9. Wir waren gerade in Epheser 2, Vers 8 und 9. He said, it is by grace that you are saved. Denn durch die Gnade bist du gerettet. By true faith. Durch Glauben. Grace is already our salvation. Die Gnade ist bereits unsere Errettung. But until you bring out the hand of faith. Aber erst wenn du auch daran glaubst. You see, your faith moves you to act. Denn der Glaube wird dich dazu bewegen, auch danach zu handeln. What he paid for, zu glauben. To not become yours. Dass es auch das ist, was dir gehört. Faith moves you to believe what grace has given you. Der Glaube wird dich bewegen, das zu bekommen, was die Gnade dir gegeben hat. Grace is for everybody. Denn die Gnade ist für alle. If you believe or not, grace is already there for you. Selbst wenn du daran nicht glaubst, die Gnade hat für dich schon etwas vollbracht. That is Titus. Amen. Das ist in Titus. Amen. Amen. But it needs your faith. Aber es geht um deinen Glauben. To become yours. Damit es auch dir gehört. Jesus died for the whole world. Denn Jesus ist für die ganze Welt gestorben. If they believe it or not, he died for them already. Auch selbst für die Moslems, die nicht an ihn glauben beispielsweise. Für jeden, der nicht an ihn glaubt, aber er ist trotzdem für sie gestorben. Faith moves you to walk. Aber der Glaube wird dich dazu bringen, danach zu handeln. We will quickly look at one example. Amen. Wir schauen schnell noch ein Beispiel an. Markus 5. The woman with issue of blood. Nämlich die Frau mit dem Blutungen. Quickly go there, please, because of the time. The time has gone. Mark 5. Amen. Markus 5. Praise the Lord. Amen. Mark 5. Markus 27. Vers 27. When she had heard of Jesus. You see, faith comes by hearing. Als sie nun von Jesus hörte, der Glaube kommt durch die Verkündigung. Until they hear, they don't come. Denn erst wenn sie hören, dann and kommen sie. We go out to tell them. Deswegen predigen wir auch. Amen. Amen. I keep on repeating it. Und wiederholen es auch die ganze Amen. Zeit. Never be tired of it. Sei nicht müde. Anytime they need your help, speak Christ to them. Egal, wann sie Hilfe brauchen, predige zu ihnen. Make use of the opportunity. Sei dir dieser Gelegenheit bewusst. Vielleicht ist es sogar der letzte Tag, den sie haben, oder die letzte Gelegenheit, wo sie Christus empfangen können. Amen. Deswegen gib ihnen nicht das Fleisch. When she heard of Jesus. You know, this woman has been sick. Maybe she has been hearing, but she now, at this point, she now believes. Nun, als sie nun von Jesus hörte, jetzt hat sie angefangen zu glauben. He said, came in the press behind and touched his garments. And is somebody there? Kam sie unter dem Volk von hinten heran und rührte sein Gewand an. For she said, if I may touch Betty's clothes, I shall be whole. And straight away the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of her plague. Denn sie sagte sich, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt. Und sogleich vertrocknete der Quell ihres Blutes, und sie merkte es am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Hier ist es ein Beispiel, dass der Glaube dich bewegt und nicht Gott. Sie hat das Wort gehört und hat jetzt geglaubt. Und dieser Glaube vollbrachte es, dass sie jetzt das Gewand von Jesus angefasst hat. Amen. You know, Jesus, we are healed by his grace. Wir sind durch Jesus Christus schon geheilt, durch seine Gnade. Und alles, was er für uns gemacht hat, dass er für uns vorgesorgt hat, ist durch seine Gnade. Auch wenn du keinen Glauben hast, er hat es trotzdem für dich vollbracht. Amen. Egal, ob du daran glaubst oder nicht, er ist trotzdem für uns gestorben. Praise the Lord. Amen. Her faith moved her to act and touch Jesus' clothes. Denn dieser Glaube brachte sie dazu, das Gewand von Christus zu berühren. If you believe, you will act. Wenn du glaubst, dann handelst du auch danach. In verse 30, he said, something left Jesus. Power. Virtue means power. Amen. Amen. You know, Jesus was not looking at this woman. Let me look at her if he's holy enough to heal her. There was nothing. Even Jesus did not even know. That woman was coming to touch her. To touch him. Amen. In Vers 30 lesen wir, dass eine Kraft von Jesus ausgegangen ist. Das heißt, Jesus hat sich nicht erst die Frau angeguckt und hat gesagt, okay, bist du schön genug, bist du toll genug, damit ich dich heile. Nein. Bist du heilig genug? This woman just believed. Die Frau hat nur geglaubt. Amen. Und danach gehandelt. And just stretched out the hand of faith. Hat einfach ihre Hand ausgestreckt, um ihn zu berühren. Amen. Amen. You know, Jesus said, look at, and Jesus immediately knowing in himself that virtue had gone out of him, turned him about in the press and said, who touched my clothes? Jesus aber, der in sich selbst erkannt hatte, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war, wandte sich sogleich inmitten der Menge um und sprach, wer hat mein Gewand angerührt? You know, this woman was already healed before Jesus even knew. Die Frau war schon geheilt, bevor Christus sich umgedreht hatte oder es wusste. Faith never move God, it move you. Deswegen der Glaube what Jesus provide for you. Bewegt dich und nicht Gott. Is somebody getting it? Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Jesus did not size her up and say, until you are holy enough, you are clean enough, then I give it to you. Jesus hat sie nicht festgehalten und gesagt, oh, das darfst du nicht tun, denn erst wenn du heilig genug bist, dann kann ich dir meine Kraft geben. I have seen your faith. Oder nach dem Motto, jetzt habe ich gesehen, dass du Glauben hast und jetzt gebe ich es dir. Sowas gab es hier nicht. He did not say, because of your faith, I will give you your desire. Er hat nicht gesagt zu ihr, okay, jetzt habe ich deinen Glauben gesehen und werde dir den Herzenswunsch erfüllen. Nein. Amen. Amen. Your faith move you. Der Glaube bewegt dich. To give you your desire, to bring out what you have in your spirit outside. Um das hinauszutragen, was in deinem Geist schon vorhanden ist. Again, the provision was already there. Denn die Versorgung war bereits schon da. Amen. Amen. Jesus was not going to say, okay, let me see what we feed this woman. What we say. Did she lie yesterday? Is she, you know, did she paint her face? No. You know, praise the Lord. Jesus Christus did she wear sich trouser? Hat sie nicht angeschaut, hat nicht irgendwelche religiösen Vorsätze genommen, gesagt, ah okay, hat sie jetzt zu mir gebetet, hat sie sich schön gekleidet oder hat sie dies oder das gemacht? Nein. Your faith move you to get it. Denn der Glaube hat sie bewegt. Praise the Lord. Halleluja. In Vers 34, look at Vers 34. In Vers 34. Can my daughter read? Yes. Can you help us to read, Shat? What's your name? Lena. Oh, beautiful name. Okay, Shat. Er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden und sei von deiner Plage gesund. Thank you, Shat. He said, your faith. Dein Glaube save you. Hat dich gerettet. Amen. Amen. Your faith. You know, until it become your faith, it cannot save you. Nur wenn es dein Glaube ist, dann kann es retten. If it is still Jesus' faith, it cannot save you. Wenn es immer noch der Glaube von Christus ist, dann kann es dich nicht erretten. And that's why salvation is personal. Deswegen ist auch die Erlösung persönlich. Amen. Amen. Jesus said your faith. Dein Glaube. He did not say my faith. Er hat nicht gesagt mein Glaube. But yours. Dein Glaube. Because you and him, you are now one and not two. Denn jetzt seid ihr eins. What belong to him belong to you already. Das, was ihm gehört, gehört jetzt auch dir. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Allow Christ to be remembered. Lass zu, dass du dich an ihn erinnerst. Amen. Amen. You know, silver and gold have I not. Denn Silber und Gold habe ich nicht. They said the same thing. Sie haben alle das. But such as I have. Alle das Gleiche gesagt, aber das, was ich habe. Sie haben nicht gesagt, das, was Jesus hat. Sie haben nämlich geglaubt, Johannes, Petrus, alle diese Menschen haben geglaubt, dass sie eins mit Christus sind. Praise the Lord. Halleluja. You know, Jesus said, I and my Father, we are one. Jesus hat gesagt, ich und der Vater sind eins. And so also you. And Jesus, you are one. Und so bist auch du mit Jesus eins. All his properties belong to you. All seine Versorgung gehört dir. You know that prodigal son, the brother. Und beispielsweise der verlorene Sohn. He did not know that what belonged to the father belonged to him already. Und der große Bruder wusste nicht, dass was dem Vater gehört, hätte auch ihm gehört. He thought that it was after the father's death that was going to belong to him. Er dachte, dass erst wenn der Vater gestorben ist, dass es ihm gehört. The father said right now it belongs to you. Aber der Vater hat gesagt, selbst jetzt schon gehört es dir. Our inheritance is right now. Denn unser Erbe ist jetzt. If you still see you and Christ as two, wenn du, nothing will work. Wenn du dich immer noch von Christus getrennt siehst, dann wird nichts funktionieren können. Praise the Lord. Halleluja. You know, if I cook for you, wenn ich zum Beispiel für dich koche. And you know, I cook for you because I love you. Weil ich dich liebe. I might not even know if you will eat. Weiß ich aber nicht mal, ob du isst. Aber ich habe für dich gekocht. Amen. Amen. If I tell you, the food is ready. Und wenn ich dir sogar sage, das Essen ist fertig. It is on the table. Und steht sogar serviert auf dem Tisch. You are not the one that tell me to cook. I just cook out of love. Bist du nicht derjenige, der mir gesagt hat, ich soll für dich kochen, sondern ich habe von mir aus gekocht für Amen. Dich. Amen. Jesus solved all. Denn Jesus hat schon alles Amen. Geregelt. Your faith is to move you to get what he paid for. Deswegen der Glaube bewegt dich, damit du zu Christus gehst und dir das sozusagen nimmst, was er für uns bereitgestellt hat. If you believe that I've really cooked the food, wenn du glaubst, dass ich wirklich gekocht habe, go to the dining, eat food, wirst du an den Tisch gehen, um zu essen. I did not cook for you because of your faith. It's because you are going to believe I'm going to cook for you. Ich habe nicht gekocht, weil du vielleicht geglaubt hast, dass ich koche oder weil du heute besonders schön aussiehst. I just cook generally. Sondern einfach für generell. Because of who I am to you. Weil because I love you. Ich That's weiß, Christ wer ich bin und weil ich dich liebe. Und so ist es auch heutzutage mit Christus und uns. I don't know if you are even going to eat the food. Denn ich weiß nicht mal, ob du überhaupt dieses Essen essen willst. But I have cooked the food. Aber ich habe es trotzdem gekocht. Praise the Lord. Hallelujah. You know, if you are coming from outside and you did not even for nothing, and once you just come inside and I just tell you, food is ready. Go to the table. You know, and you are hungry. What do? You just go there. I did not even know that you are hungry. Zum Beispiel, du kommst nach Hause, du hast aber vorher gar nicht angerufen, dass du kommst. Oder wann du kommst, aber ich habe trotzdem schon das Essen fertig gemacht. Du bist hungrig, du wirst dich an den Tisch setzen und essen. Aber das ist nicht, weil du mir gesagt hast, bitte mach das Essen schon mal fertig, sondern weil ich gekocht habe aus meiner Liebe für dich. Amen. Amen. I did not cook for you because you are hungry. I don't even know if you are hungry. But because you are hungry, because you believe You believe now your action matters a lot. Deswegen deine Handlungen zählen. If you believe I really cook. Wenn du glaubst, dass ich wirklich gekocht habe. Faith. Dann ist das you run to the table immediately. Du wirst zum Tisch rennen, auch wenn du noch nicht mal das Essen gesehen hast. Amen. Amen. And go and eat. Amen. Und dann wirst du da hingehen, um zu essen. Before you believe I cook for you, I have already cooked for you. Und bevor du geglaubt hast, dass ich kochen werde oder gekocht habe, habe ich schon gekocht. Amen. Amen. Jesus paid the price of everything for us. Jesus hat den gesamten Preis für uns schon bezahlt. Amen. Amen. If we believe him or not. Ob wir ihm glauben oder nicht. If you believe, you go for it. You go and take what he paid for. Wenn du daran glaubst, dann wirst du auch hingehen. Praise the Lord. Halleluja. And that is grace. Amen. Amen. I cook by grace for you. Das ist nämlich die Gnade und aus dieser Gnade heraus habe ich für dich diese Sachen vorbereitet. It is grace that moves God. Deswegen die Gnade bewegt Gott. Amen. Amen. Grace is our Christ is our grace. Und deswegen Christus ist unsere Gnade. That's John 1. It said grace and truth came through Jesus Christ. Denn die Wahrheit und die Gnade kam durch Jesus Christus. Without him, the best you do is like a filthy rag before God. Denn wenn du es aus dir heraus tust, ist das Beste, was du tust, immer noch wie eine schmutzige Binde vor dem Herrn. If you remember 1 Corinthians 13, wenn wir uns daran erinnern, 1. Korinther 13, that if you give your body to be born, it profits you nothing. Selbst wenn du deinen Körper hingibst, um dafür zu sterben, ist es nichts vor dem Herrn. We thank him that we already have all. Deswegen danken wir ihm, dass wir schon alles haben. You know, something you need is with somebody. Denn das, was du brauchst, ist noch mit jemandem. And that something you need is with you. There are two different things. Und das, was du brauchst, ist bei dir. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. You know, if what you need is with somebody, wenn, you don't even know if that person will give it to you. Wenn zum Beispiel diese Sache, die du brauchst, noch bei einer Person ist, weißt du nicht mehr, ob die Person dir diese Sache geben wird. But if you have it, aber wenn es zum Beispiel in deiner Tasche ist, you just remember you have it, go for it. Dann wirst du dich einfach nur daran erinnern müssen und du nimmst es raus und gut ist. Somebody getting it. To get something from God is so difficult. Deswegen if you have not given it to you. If faith is not by Jesus, it's impossible. It's even impossible. Ohne Christus eine Sache von Gott zu erlangen, ist unmöglich. Amen. Amen. And that's why, you know, God's children, they see God wicked a lot. Deswegen so viele Kinder Gottes glauben, dass Gott bösartig ist. Because, you know, we always want to we believe that things are still with him. Weil wir glauben, dass diese Sachen immer noch mit ihm sind. And we want him to give them to us. Und weil wir wollen, dass er uns diese Sachen gibt. You know that, you know, knowledge is very powerful in Christ's world. Das Wissen ist so kraftvoll im Königreich Gottes. Satan know what you know. Denn der Teufel weiß, was du weißt. If you believe he's still with God, you can never get it. Wenn du glaubst, dass es immer noch bei Gott ist, dann wirst du es niemals bekommen. Until you believe you have it already. Erst wenn du es glaubst, dann hast du es auch schon. Amen. Amen. If faith move God, your faith can move him to help you to steal, kill and destroy. If faith move God, wenn der Glaube Gott bewegen your könnte, faith will move him to help you steal, kill and destroy. Dann würde es sogar dazu führen, dass du Gott dazu bringst, zu töten, zu stehlen, zu rauben. If your faith move God to give you whatsoever you need. Wenn zum Beispiel der Glaube Gott bewegen könnte, wenn dein Glaube Gott bewegen könnte, dann würdest du Gott dazu bringen, dir alles zu erfüllen, was du dir wünschst. It will move him to help you to kill, to steal and destroy. Und es würde dich zerstören, weil er würde dich einfach umbringen damit. You know, if somebody offends us, we want to kill that person. Denn wenn uns eine Person provoziert, wir werden so sauer und wünschen dieser Person den Tod. You know, people pray for people to even die. Manche Leute beten sogar, dass andere Menschen sterben. Yeah, people pray for their enemy to die. They pray for their enemy to die. Sie beten, dass ihre enemy must die. Dass ihre Feinde einfach sterben. Jesus said, love your enemy. Aber Jesus hat gesagt, liebe deine Feinde. Now pray for those that hate you. Und bete für die, die dich hassen. Praise the Lord. Halleluja. Ah. Jesus did not die for you to steal, kill and destroy. Und Jesus ist aber nicht gestorben und noch nicht gekommen, damit du deine ganzen Wünsche bekommst. Damit and that's why if you are praying for somebody to die. Anfängt zu stehlen, zu klauen, zu rauben. Deswegen, wer bist du, dass du anfängst zu beten, dass meine Feinde sterben sollen? That person will not even die. Die Person wird nicht mehr sterben. Because, you know, except you go and do it in Satan's way. Außer du würdest jetzt versuchen zu einem Voodoo. Through Christ, it can never work. Aber durch Christus wird das nicht mehr funktionieren. Because he did not die for you to kill, to steal and to destroy. It's what he died for that that will come to you. Amen. Is somebody getting it? Amen. Imagine if man were God. Stell dir doch nur mal vor, wenn der Mensch ein Gott wäre. If man were, thank God that I'm not even God. Yay! Many people could have been dead today. Fire for fire. Ah, praise the Lord. You know, the first good, man called good, das erste, was was der Mensch, fruit. Das erste, was der Mensch als first gut genannt hat, war die verbotene Frucht. Man never desire what God called good. Der Mensch hat niemals das sich gewünscht, was Gott gut genannt hat. That was Satan called good. Sondern was der Teufel gut genannt Amen. Hat. Amen. What is against God, that is what they call good. Das, was gegen Gott ist, das nennt der Mensch gut. Praise the Lord. Halleluja. You know, in Mark, the book of Mark, Jesus said, whatever you desire. In Markus when steht, you pray, you believe you have it. Egal, was du dir wünschst, wenn du daran glaubst, dann hast du es schon. Actually, Jesus, he, you know, the meaning is that what he desires for you. Amen. Amen. Aber die Bedeutung dahinter ist das, was Christus für dich will. Allow that to be your prayer. Lass zu, dass das dein Gebet ist. Help me to desire what you desire for me. Hilf mir, das mir zu wünschen, was du dir für mich gewünscht hast. Because Satan also have desire for you. Denn auch der Teufel hat einen Wunsch für dich. You can only get what Christ desire for you by faith. Du kannst nur das bekommen, was Gott für dich vorgesehen hat. Durch Glauben. And that same faith, we know, we have read and believe that that faith is coming from him also. Und wir wissen auch, dass dieser Glaube durch ihn kommt. Come through the word of God. Nämlich durch das Wort Gottes. And Christ, and Jesus is the word of God. Und Jesus ist das Wort Gottes. Christ is the truth. Er ist die Wahrheit. You know, if that faith is his faith, wenn dieser Glaube sein Glaube ist, your desire should be his desire. Dann sollte auch you know das, was du dir wünschst, seine Wünsche entsprechen. If that faith is coming from him, wenn dieser Glaube eigentlich von ihm ist, your desire should also come from him. Dann sollten auch die Wünsche von ihm sein. A lot of time, you know, our faith can be coming from him, but our desires don't come from the flesh. Oftmals ist es and so, that is why it can never work. Dass der Glaube zwar von ihm kommt, aber unsere Wünsche einfach immer noch so fleischlich sind, sich gegen Christus richten, dass es niemals funktionieren kann. If it is his faith, it should always, it should also be his desire. Aber wenn es sein Glaube ist, dann sollten es auch seine Wünsche für uns sein. We close here. Praise the Lord.